Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Das wird jetzt heute eine Sendung über schlechtes Wetter und über die Überzeugungskraft von Naturwissenschaftlern. Fangen wir erstmal mit dem letzten Punkt an. Es gibt viele, viele Zuschauer, die mich also immer wieder fragen, sagen Sie mal, woher wisst ihr das alles? Ihr könnt euch doch da gar nicht so sicher sein. Gerade ihr Astronomen, ihr erzählt uns immer was über die tollen Sachen da am Himmel. Also kann das nicht auch irgendwie ganz anders sein? Und oft genug kriege ich ja dann auch so mehr oder weniger dicke Publikationen, wo Leute also ein ganz neues Weltbild aufgestellt haben und sagen, das ist falsch, das, was ihr uns da die letzten 50 Jahre erzählt, ist alles Quatsch und so weiter. Ich will Ihnen heute mal eine Sache erzählen. Da geht es um eines der ganz tiefen, wie soll ich sagen, ganz tiefen Geheimnisse der Natur, die so tief verborgen sind, dass man sie so ohne weiteres überhaupt nicht erkennen kann, sondern nur durch viel Dusel und durch ziemlich viel gemeinsame Kraftanstrengung überhaupt dahinter kommt, dass es Kraft- und Energiequellen gibt, von einer Stärke, wie man sie sich kaum schlimmer und stärker vorstellen kann. Die Frage, um die es heute geht, ist die Frage nach der Radioaktivität. Was ist Radioaktivität? Ist das Thema der heutigen Sendung. Und natürlich geht es hier nicht um irgendeine Art von Radioaktivität, sondern es geht um die Konsequenzen der Entdeckung von Radioaktivität für die Astronomie. Tja, ja. Naja, und jetzt kommen wir zum schlechten Wetter. 1896, also Ende des 19. Jahrhunderts, das war so die Zeit, wo man zum ersten Mal die sogenannten unsichtbaren Strahlen entdeckte. Der Röntgen hatte seine Röntgenstrahlung entdeckt, es gab Kathodenstrahlen, Radiowellen tauchten zum ersten Mal auf. Also es gab eine ganze Reihe von Entdeckungen von Strahlung, die man eben nicht sah. Und man merkte, oh, da wird ein ganz neues Fass in der Physik aufgemacht, nämlich die elektromagnetische Strahlung tauchte auf und, und. Und man merkte, dass die Vorstellungen von der einfachen Zusammensetzung der Natur, dass es da Atome gibt und sonst nichts, das kann alles nicht richtig sein. Im Januar 1896 fing ein französischer Physiker, der schon ziemlich viel Erfahrung mit sogenannter Lumineszenz hatte, also mit phosphorierenden Kristallen, fing er an, sich zu überlegen, sag mal, was für eine Strahlung geben eigentlich meine Kristalle ab? Er hatte Urankristalle, also so ein Uransalz, und das phosphoreszierte ziemlich. Und zwar genau dann war er der Meinung, wenn die Sonne drauf strahlt. Na, machte er also ein Experiment, und zwar so. Zunächst einmal umgab er seine Kristalle, seine Uransalzkristalle, mit lichtundurchlässigem Papier. Ne? Er wollte feststellen, was für Strahlen das waren, und umgab zunächst einmal neben diesem Papier die ganze Anlage mit Fotoplatten. Ja? Damals noch. Also hatte man noch keine Digitalkamera, ne? Hatte man noch richtige Fotoplatten. Und er hoffte, dass man auf den Fotoplatten dann Belichtungen sieht. Aber er wollte ja wissen, welche Art von Strahlung es ist. Also deswegen lichtundurchlässiges Papier drumherum. Denn wenn die Uransalzkristalle da irgendwelches Licht abgeben, dann würde das dadurch schon mal gestoppt werden. Na gut. Dann wusste er ja schon von der Röntgenstrahlung umgab die ganze Sache noch mit Blei, also mit Metallplatten. Denn man wusste von den Experimenten von Röntgen schon, dass die Röntgenstrahlung durch Metallplatten auch nicht durchkommt. So. Ja, und dann hatte er seine Fotoplatten drumherum. Ja, dann machte er, also es war ein schöner Januar, Strahlung, Sonnenstrahlung in Paris, ne, knallte auf diese Kristalle und er maß seine Fotoplatten, die wurden belichtet. Im Februar 1896 hat er dann vor der Akademie der Wissenschaften festgestellt, dass hier durch äußere Einwirkungen Uransalzkristalle dazu veranlasst werden, Strahlung abzugeben, und zwar einer Form von Strahlung, die durch Papier genauso durchgeht wie durch die Metallplatten. Das war die falsche Entdeckung. Das war nämlich gar nicht die richtige. Interessant wurde es, als das Wetter schlechter wurde. Und zwar wollte er natürlich weiter seine Experimente machen. Der gute Henri Becquerel, ich habe seinen Namen noch gar nicht genannt. Na, wieso? Ja. Also Henri Becquerel wollte weiter seine Experimente machen, und dafür benötigte er, wie gesagt, natürlich die Sonnenstrahlung. Jetzt wurde das Wetter schlechter. Der Himmel über Paris war bedeckt. Ende Februar war er bedeckt, und naja, was will man dann machen als Experimentator, wenn einem die Lichtquelle, die Energiequelle fehlt? Man guckt trotzdem mal, vielleicht ist ja was drauf auf den Metall, auf den Fotoplatten. Und dann hat er die Fotoplatten entwickelt, ja, und er fand genau die gleichen Belichtungsspuren und Belichtungsbilder wie in seinen Experimenten, wo die Sonne drauf knallte. Also offenbar brauchten diese Uransalzkristalle das Sonnenlicht gar nicht, um zu zerfallen. Er hatte nämlich was ganz Fundamentales entdeckt, nämlich den spontanen Zerfall von Atomkernen unter der Abgabe von Strahlung. Einer Strahlung, die offenbar ziemlich viel Material durchschlägt. Dann hat der Becquerel das, wie gesagt, zu einer Zeit gemacht, als so viele Entdeckungen auf dem Markt waren, muss man sagen, dass man es nicht weiter ernst genommen hat. Erst ein paar Jahre später hat das Ehepaar Curie den Begriff der Radioaktivität geprägt, als sie nämlich angefangen haben, bei ganz verschiedenen Atomsorten herauszukriegen, dass die spontan zerfallen. Naja, und da war natürlich klar, die drei, Becquerel, Marie und Pierre Curie, kriegen den Nobelpreis. 1903 haben sie den Nobelpreis bekommen für diese Wahnsinnsentdeckung. Was haben die denn nun entdeckt? Na, die haben was Irrsinniges entdeckt. Die haben Sie wissen es ja, na, sie haben entdeckt, dass es offenbar eine Energiequelle gibt, eine Kraft gibt, die in der Materie steckt und die diese Materie zerfallen lässt. Ja? Nun ist ja Zerfall ist ja ein Wort, was also sehr stark negativ besetzt ist. Ne? Alles zerfällt, alles wird schlechter und ja? Die Zeit vergeht und dann zerfällt's. Was haben die alles, was für Vorstellungen müssen in den Leuten vorgegangen sein, als sie diese Experimente gemacht haben und gemerkt haben, die Materie, ja, wie soll man sagen, zerfällt ihnen. Und, na, Gott sei Dank, also leider haben sie sich natürlich sehr viel mit Fingern an dieser Materie herangewagt. Deswegen sind die meisten Experimentatoren der frühen Jahre, die sich mit radioaktivem Material befasst haben, auch gestorben. Teilweise elendig krepiert, weil sie natürlich nicht gewusst haben, was sie da gemacht haben. Aber sie haben natürlich eine Ahnung gehabt, dass hier eine Energiequelle da ist, die ihnen viel darüber erzählt, was in der physikalischen Welt offenbar verborgen liegt. Sie haben die Kernenergie entdeckt. Tja, ja, was haben sie denn da entdeckt? Naja, also heute kennt man ungefähr, naja, sind wir großzügig, 2000, 2500 sogenannte Nuklide. Nuklide, das sind also Atomkerne. Und zwar muss man jetzt unterscheiden zwischen dem normalen Atomkern, wo die normale Anzahl von Protonen und Neutronen drin ist, und den sogenannten Isotopen. Da sind einfach mehr Neutronen drin, mehr oder weniger Neutronen. Und es gibt also, sagen wir mal so grob, 2000, 2500 Nuklide. Und von denen sind aber nur 250 stabil. Die anderen zerfallen alle. Ja? Die zerfallen. Und zwar in sogenannten Zerfallsketten. Und zwar, da gibt es natürlich unglaublich viele Zerfallsketten. Und bei diesen Zerfallsketten entsteht ein Tochterelement. Das kann ein anderes Element sein oder ein anderes Isotop, nämlich mit einer geringeren Anzahl von Neutronen. Und dieses Tochterelement muss nicht stabil sein. Es kann sein, dass dieses Tochterelement wieder zerfällt. Also gibt es eine ganze Reihe von Zerfallsketten, die dann da sich abspielen. Und jedes Mal wird dabei Strahlung frei. Welche Arten von Zerfällen werden wir gleich noch sehen. Aber ich will jetzt hier an dieser Stelle erstmal auf eine Sache reinkommen, wo wir, tut mir leid, gleich wieder in der Quantenphysik sind. Das ist die Sache mit der Halbwertszeit. Also wenn wir 1000 Atomkerne von einer Sorte haben, von der wir wissen, dass diese Atomkerne zerfallen, dann könnten wir jetzt 1000 Beobachter nehmen, also 1000 Experimentatoren, die gucken sich jeden Atomkern genau an. Und jeder macht nun eine Vorhersage, hier, mein Atomkern wird in 5 Minuten zerfallen, hier, meiner jetzt gleich, meiner in 5 Wochen und so weiter. Tut mir leid, geht nicht. Diese Vorhersagbarkeit, man sieht es den Atomkern nicht an, diese Vorhersagbarkeit gibt es nicht. Ja? Von den 1000 Atomkernen ist nach der sogenannten Halbwertszeit gerade die Hälfte zerfallen. Welche davon zerfallen, das wissen wir leider nicht. Nur diese Halbwertszeit ist damit aber eine ganz wichtige Sache für uns. Sie ist zwar eine statistische Aussage, aber sie ersagt uns, wenn wir eine bestimmte Menge von radioaktivem Material haben, wann ist die Hälfte zerfallen. Und das heißt, wir könnten, ja, müssen wir auch mal eine Sendung drüber machen, kann man jemand aufschreiben, die Altersbestimmung mal genauer begucken. Also wie kann man aus dem Gestein, aus dem Material, wo wir nicht genau wissen, wie alt ist das, kann man aus der Menge von noch vorhandenem radioaktivem Material etwas darüber sagen, wie alt das Zeug ist. Sehr interessant, aber will ich jetzt gar nichts. Nur am Rande, zum Beispiel Kohlenstoff 14, es gibt also Kohlenstoff 12, das ist der normale Kohlenstoff. Ne? 6 Protonen, 6 Neutronen, alles ist gut. Dann gibt's das ist stabil. Kohlenstoff 13, 6 Protonen, 7 Neutronen, ist auch stabil. Kohlenstoff 14, 6 Protonen, 8 Neutronen, ist instabil. Zerfällt, nach 5730 Jahren. Also die Zerfallszeit sind 5730 Jahre, ist das Ding zerfallen. Da gibt es natürlich Uranzerfall. Uran 238, ein Riesenkern. Also 238 Nukleonen zusammengefasst, kann man sich richtig vorstellen. Ist ein Riesenteil im Vergleich zu Kohlenstoff zum Beispiel. Und der hat jetzt eine Zerfallszeit von 4,5 Milliarden Jahren. Ist also zum Beispiel, das ist die Uhr für das Alter unserer Erde, der Uranzerfall. Jetzt muss man mal ganz kurz überlegen, wieso zerfallen Atomkerne? Bei den ganz großen Kernen kann man sich das gut vorstellen. Stellen Sie sich vor, so ein Atomkern ist ein Tropfen. Ja? Ein Riesentropfen. Ne? Und wie das so ist mit Tropfen, die schwingen natürlich. Ja. Und dann kann es schon mal passieren, dass aus einem solchen schwingenden Tropfen sich ein kleines Tröpfchen, lachen Sie nicht, nein, es gibt das sogenannte Tröpfchenmodell. Doch, Doch, das ist das Tröpfchenmodell der Atomkerne. So kann man es sich nämlich gut vorstellen, dass also die Materie, die den Atomkern aufbaut, praktisch sich wie eine Flüssigkeit verhält und dabei bei diesem großen schwingenden Tropfen sich ein kleiner Tropfen abspaltet und dann hat man einen neuen Atomkern eines anderen Elementes. Merken Sie übrigens, das hat was mit Alchemie zu tun schon fast. Ne? Die Leute haben ja damals im Mittelalter versucht, den Stein der Weisen zu finden und die Physiker haben ihn offenbar entdeckt. Die wissen nämlich jetzt, wie die Elemente sich ineinander verwandeln, durch Radioaktivität. Aber das ist nur eine Möglichkeit davon, dass also ein solcher großer Kern zerfällt. Es gibt auch kleine Kerne, die zerfallen, und zwar dann, wenn sich in ihrem Innern eine merkwürdige Wechselwirkung abspielt. Das ist die Wechselwirkung, wir hatten das schon mal, aber ich will es noch mal sagen, die sogenannte schwache Wechselwirkung. Also wenn ein Neutron zerfällt zum Beispiel, ein Neutron zerfällt in ein Proton und ein Elektron und so ein komisches Teilchen, Antineutrino. Aber jetzt muss ich erst mal sagen, was für Radioaktivitäten haben wir denn? Wir haben, das haben Sie schon mal gehört, das wissen Sie, Sie wissen das, natürlich wissen Sie das, Alpha-Zerfall, das sind die Heliumkerne. Zwei Protonen, zwei Neutronen, Heliumkern wird emittiert. Auch Alpha ist eigentlich ganz günstig, die haben nur wenige Zentimeter Ausbreitung, ist okay. Dann gibt es den Beta-Zerfall. Beta-Zerfall sind schnelle Elektronen, die zum Beispiel im Körper einige Millimeter durchschlagen können. Und dann natürlich zu allerletzt die Gammastrahlung. Gammastrahlung ist natürlich schon die Härte, ist hochenergetische Strahlung. Die taucht fast bei allen anderen Zerfallsarten auch auf. Und das Wichtige für die Astronomie ist nun, dass eben die Vorstellung, da sind wir wieder bei meiner Lieblingsthese, ja, die Naturgesetze aus dem Labor nehmen und ins Universum übertragen, dass diese Gammastrahlung beobachtet werden kann. Da gibt es zum Beispiel die Gammastrahlung, die man in der Milchstraße beobachten kann. Und man sieht es schön auf dem Bild, man sieht also hier die galaktische Scheibe. In der galaktischen Scheibe gibt es Gammastrahlung. Wo kommt die Gammastrahlung her, die man da sieht? Die kommt hauptsächlich und fast nur von Supernova-Explosionen. Also in Supernova-Überresten, also den Überresten von solchen explodierenden Sternen, da sieht man bestimmte Linien in der Gammastrahlung. Und wo kommt die her? Die kommt von ganz bestimmten Elementen, die da radioaktiv zerfallen. Wir konnten in den letzten Jahren bei etlichen Supernovae die Zerfallskurven genau nachmessen, zum Beispiel von Nickel 56 und Kobalt 57 oder von Titan 44, also jetzt nur mal hier für die Experten im Saal, nicht? Das ist ungeheuerlich. Wir können also genau nachmessen, ob unsere Vorstellungen über den radioaktiven Zerfall von Elementen da draußen im Universum sich auch so abspielen. Was soll ich Ihnen sagen? Ich bin natürlich stolz wie Oscar darauf, dass ich Ihnen das erzählen kann. Es ist so. Wir verstehen was von Kernphysik. Wir können offenbar mit unseren kernphysikalischen Vorstellungen draußen im Universum Dinge beobachten und können dann daraus natürlich schließen, wie heiß muss das Material gewesen sein, damit diese radioaktiven Kerne aufgebaut werden. Also das finde ich, muss ich jetzt ehrlich mal sagen, da bin ich schon einigermaßen beeindruckt, wenn ich höre, dass man aus einer solchen Zerfallslinie zum Beispiel ausrechnen kann, dass die Dichte, bei der dieses Material entstanden sein muss, 10 hoch 10 bis 10 hoch 13 Kilogramm pro Kubikmeter gewesen ist, also ein wahnsinnig dichtes Material, ja, und dass die Temperaturen hier zwischen 3 bis 5 Milliarden Kelvin gewesen sein müssen, damit so viel radioaktives Material erzeugt worden ist während der Supernova-Explosion. Und dass man das so genau messen kann, so verrät uns die Gammastrahlung etwas darüber, dass unsere Sternentwicklungsmodelle gar nicht so falsch sein können. Oder wie ich immer gerne sage, wenn sie falsch sind, sind sie verdammt gut falsch. Ja. Und auf der anderen Seite lernen wir wieder darüber, dass unsere Vorstellungen von Natur im Allgemeinen offenbar nicht so falsch sind, sondern dass das Universum insgesamt tatsächlich sich nach den Naturgesetzen sich so verhält, wie wir uns das aus dem Labor vorstellen. Das gibt uns natürlich eine gewisse Zuversicht. Übrigens, apropos Zerfall, ist es nicht merkwürdig, dass sich ausgerechnet auf den dritten Zähnen die meisten Haare befinden?